würde nicht fragen, bist du's, mein Lieb, und wär ich auch taub und blind. Wir fragten auch seine rechte Hand und sein Haupt,